Baby, nimm meine Hand. Ja, wir laufen durch die Stadt. Baby, nimm meine Hand. Ja, wir laufen durch die Stadt. Fragst dich, was ich mach. Ich mache Sessions, bleibe wach. Fragst dich, was ich mach. Ich mache Sessions ganz nah. Erster Part und ich bin wieder mal am Flexen. Sie weiß, ich bin in der Stadt, deswegen will sie schwänzen. Gibt Menschen, die hinter mir stehen, auch wenn ich falle. Doch heute geht's mir gut, nach Barca kommt Malle. Yeah. Sie sagen immer wieder, Mero, sie sind like geil. Wollen zu mir, weil ich bin oben auf der Skyline. Why, why, why, why? Hallo Deutschrap und wieder bye bye. Balla, balla, balla, ey. Mach Urlaub mit den Brüdern ins Bay. Oh, ich balla, balla, balla, ey. Doch bock doch nicht, weil ich krieg wieder das Game. Und sie sagen wieder, ey. Baby, nimm meine Hand. Ja, wir laufen durch die Stadt. Baby, nimm meine Hand. Ja, wir laufen durch die Stadt. Fragst dich, was ich mach. Ich mache Sessions, bleibe wach. Fragst dich, was ich mach. Ich mache Sessions ganze Nacht. Ich lauf alleine durch die Stadt. Seh dich von weitem, merke, dass du wieder lachst. Ich komm zu dir, sage, Baby, nimm meine Hand. Fragst mich, wohin wir gehen, doch ich hab keinen Plan. Also komm mal, ja, wir gehen wieder Richtung Wolke 10, diesmal andere Melodie. Also komm mal, ja, wir gehen wieder Richtung Wolke 10, diesmal nur ein anderer Weg. Balla, balla, balla, ey. Mach Urlaub mit den Brüdern ins Bay. Oh, ich balla, balla, balla, ey. Doch bock doch nicht, weil ich flieg wieder das Geld. Und sie sagen wieder, Baby, nimm meine Hand. Ja, wir laufen durch die Stadt. Baby, nimm meine Hand. Ja, wir laufen durch die Stadt. Fragst dich, was ich mach. Ich mache Sessions, bleibe wach. Fragst dich, was ich mach. Ich mache Sessions ganze Nacht.